Freund oder Kamerad, komm doch bitte mal her. Ich möchte dir gern sagen, was schon längstens fällig wär. Für dich würde ich durch die Hölle gehen. Für dich würde ich vor einem Kugellager stehen. Noch in der Schule, da ging der Ärger los. Wir hatten Landzeichen, Stuart und No Remorse. Mit wie vielen blauen Augen kamen wir damals nach Haus. Denn wenn wir gute Laune hatten, ließen wir die Sau raus.